Mitten in der Nacht, eher kurz vor einem morgens. Vom PC hängt Langeweile, Zeit für Sorgen. Zu viele Gedanken werden freigelassen. Und wobei die meisten Sachen sind, verwehrt sich Zeit zu lassen. Die Augen halb offen, aber eigentlich fast geschlossen. Nicht aus Müdigkeit, sondern aus Wille, all dem Kack zu trotzen. Seit einigen Epochen ist ein Kapitel eingeteilten Lebens. Wär's richtig, Zeit zu nehmen, anstatt Zeit zu geben. Doch das macht alles nur als Lüge eine Runde. Ich langweile mich und prüfe meine Summe der addierten Erfahrungen, die alle so wenig scheinen. Seit gefühlten Ewigkeiten will man davon eh nichts halten. Aber in diesem Augenblick wirkt alles so logisch, weil man allein schon froh ist, wenn ICQ nicht tot ist und man sich nicht so verdammt einsam fühlt und die Umgebung das Blut nicht wie ein Eisschrank kühlt. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky. Die ganze Welt ist so klein und nur für Werner beschränkt, damit auch der Glaube an den auf sich gestimmten Mensch, selbst wenn man das Ersichtliche bedenkt, ist noch genügend übrig, dessen Sicht man schlicht verdrängt. Die Erwartung liegt nicht dabei, immer vorauszusehen, sondern vorauszugehen und alles in Kauf zu nehmen, was die eigene Kraft und der Mut zulässt. Kein ich tu's morgen, sondern nein, ich tu's jetzt. In Facebook ist keiner mehr online. Profil schleichen, Bilder schauen und einen Song schreiben. Die Handkleider drübers Gesicht verschiebt die Haut. Wenn's so weitergeht, komm ich hier niemals raus. Kopf nach hinten und ein Blick in die Lampe. Ein Blick in den Raum und zu nichts mehr imstande. Jeder Impuls ist kein Impuls. Alter, hätte ich doch bloß diese scheiß Geduld. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky. Es ist wieder so ein Abenteuer, ich sitz am Fenster mit Feierabendbier, stell mir zu viele Fragen über diese Welt, aber ist alles total easy, nur ich bin total freaky.